Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Weimar, 23. Februar 1788. Ihr gebt ja kein Lebenszeichen von euch, alles ist dort bei euch herum wie ausgestorben, und doch, dächte ich, hätte ich jetzt mehr von Dresden zu erfahren, als ihr von Weimar, da Huber, wie Göschen mir gesagt, in Leipzig erwartet wird. Ich sehne mich nach ihm mit Ungeduld, obgleich die Freude, ihn zu sehen, mich nicht so eigennützig beschäftigt, dass ich vergäße, wie schwer ihr euch von ihm trennen werdet. Dorchen aber, hoffe ich, wird auf diesen Schritt gefasst sein, da er sie nicht überrascht, und wenn ich sie recht kenne, so wird ein Opfer ihr nicht unerträglich fallen, das ihn glücklich macht, so gewiss sie in manchen Augenblicken der vergangenen Jahre durch die unsichern Aussichten seines Schicksals beunruhigt worden ist. Huber wünsche ich jetzt alle die Unbefangenheit und Lebhaftigkeit des Geistes, die ihn für diese neue Situation geschickt macht, und möchte er zwischen dem, was er war und ist, und dem, was andere sind, jetzt eine glückliche Mittelstraße halten. Für sein Herz und die Harmonie unserer Empfindungen ist mir nicht bange, wenn ich gleich darauf gefasst bin, dass auf diesem Instrumente noch mancherlei gespielt werden wird. Es ist deine Sache, lieber Körner, weil du doch von uns dreien mit dir selbst am meisten fertig geworden bist, der Aufseher über uns zu sein und, wenn ich so sagen soll, die 2 Uhren nach der deinigen zu stellen, wenn sie variieren sollten. Schreibt mir also ja, wann ich Huber zu erwarten habe und überhaupt, wann ich anfangen soll, mir euch ohne ihn zu denken. Fast fürchte ich, dass er Charlotte nicht einmal hier treffen wird. Sie wird bis in die Mitte des Mai nicht hier sein. In 8 Tagen reist sie mit ihrem Manne zu einer Zusammenkunft mit seinem Bruder auf eins ihrer Güter und geht von da nach Kalbsried, wo sie so lange bleiben wird, bis das Semester ihres Mannes verstrichen ist. Es wäre doch ärgerlich, wenn er sie nicht sehen sollte. Im Notfall müssen wir sie in Kalbsried besuchen. Göschen war hier beinahe 8 Tage. Er ist ein zufriedener, glücklicher, aber ich wollte, dass ihr mir seine Braut beschriebet und was von dieser Heirat überhaupt zu halten ist, denn durch ihn ist kein gesunder Begriff von ihr zu gewinnen. Es ist ordentlich lustig, wie die Leutchen hier Göschen schätzen. Wieland nennt ihn einen vorzüglichen Sterblichen. Bode gefällt sich, seinen Protektor zu machen, und Bartuchs merkantilische Seele ist durch die seinige erquickt. Wir waren oft beieinander, weil er sich in meinem Zirkel herumtreibt. Von euch habe ich ihn keine Silbe gefragt, und er hat nicht angefangen. Ich gebe ihm auf diese Messe noch eine Thalia, weil ich es nach dem Avertissement des neuen Merkur nicht schicklich mehr tun kann. Hubers heimliches Gericht und die Fortsetzung des Geistersehers werden der Inhalt sein. Mit dem Carlos ist er diese nächste Messe fertig und wird ihn auf Michaelis neu auflegen. Meine Rebellion wird schwerlich auf Ostern erscheinen, teils weil es an gutem Papier fehlt, teils weil ich sie nicht in so viele Lieferungen verzetteln mag. Sie wird in allem über 4 Alphabete betragen und auf Ostern könnte nur 1 fertig sein. Es ist ungeheuer, was sie mich Arbeit kostet, nicht die Erzählung selbst, sondern das Materialiensammeln. Aber sie gewährt mir Vergnügen und ich halte auch die Zeit nicht für verloren. Weimar hat dieser Tage einen Auftritt erlebt, der die Menschlichkeit interessiert. Ein Husarenmajor namens Lichtenberg ließ einen Husaren eines höchst unbedeutenden Fehltritts wegen durch 75 Prügel mit der Klinge so zu Schanden richten, dass man an seinem Leben zweifelte. Vorfälle dieser Art sind in dieser Stadt freilich sehr neu. Es entstand eine allgemeine Indignation vom Pöbel bis zu dem Hofe hinauf. Das gemeine Volk rächte sich an ihm durch Pasquille, die es an seine Tür schlug, ein adliges Haus, wo er auf denselben Abend zum Souper gebeten war, ließ ihm absagen, und die Herzogin Luise weigerte sich, in seiner Gesellschaft ihrem Manne entgegenzufahren. Man weiß noch nicht gewiss, ob der Herzog davon unterrichtet ist. Auf allen Fall, fürchte ich, wird er sich nicht bei dieser Sache auf eine seiner würdige Art benehmen, weil unglücklicherweise dieser Lichtenberg, der ein guter Soldat sein soll, ihm jetzt unentbehrlicher ist als seine Minister. Ich schreibe dir diesen Auftritt, weil er ein gutes Gegenstück zu den vorhergehenden Epochen Weimars abgeben kann, wo man im Conseil verterisierte. Sonst ist hier alles wie immer, und von mir kann ich dir jetzt auch nichts Wichtigeres sagen, vielleicht ein andermal. Grüße mir alle von Herzen, dein S.